Der Friede macht mit Brauchen, er rüstet sich zur Tat, und unter Sturm und Tausend keimt still die grüne Saat, und unter Sturm und Tausend keimt still. Mache Acht, du Menschenkind, dass dich der Mensch nicht schlafend find. Drum wache, wach, du Menschenkind, dass dich der Mensch nicht schlafend find. Dass dich der Mensch nicht schlafend find. Sorgen empfange frisch den Gast, er fliegt wie junger Morgen, er hält nicht lange Rast, er fliegt wie junger Morgen, er hält nicht lange Rast, die Knospe schwillt, die Blume blüht, die Stunde eilt, der Frühling fliegt. Dir armen Menschenkinde, ist wund und weh ums Herz. Aufspreng, getrost die Rinde, schau, ob dich Frühling wärts. Es schmilzt das Eis, die Quelle dient, dir taut der Schmerz. Stimmen ihren Chor, so schall auch deine Weise aus tiefster Brust hervor. Bist nicht verarmt, bist nicht allein, umringt von Schwang und Sonnenschein. Bist nicht verarmt, bist nicht allein, umringt von Schwang und Sonnenschein. Sonnenschein.